Die Sonne strahlt sehr heiß in Acapulco und Saint-Tropez, der Himmel immer blau und sternklare Nacht, das ist okay. Man trinkt die Long Drinks kalt auf den Bahamas jeden Tag, doch es gibt da einen Grund, warum ich da nicht hinfahren mag. Oh, oh. Denn du wohnst geradeaus, dann links zwei Straßen nur von mir. Keine 1000 Kilometer sind's, mein Glück, das wohnt gleich hier. Mein Globus ist sehr schön, mit ner Glühbirne innen groß und schwer. Den brauch ich nicht zu drehen, ein Stadtplan gibt mir da schon viel mehr. Geradeaus, dann links zwei Straßen nur von mir. Keine 1000 Kilometer sind's, mein Glück, das wohnt gleich hier. Sonne strahlt sehr heiß, in deiner Wohnung ist der Himmel blau und in einer sternklaren Nacht hör ich die Brandung ganz genau. Denn du wohnst geradeaus, dann links zwei Straßen nur von mir. Keine 1000 Kilometer sind's, mein Glück, das wohnt gleich hier.